viel gut essen. Von Sibylle Berg. Wir wollen in dieser Welt nicht mehr leben. Dann können wir auch für sie sterben. Wir wollen eine Welt, die wir wieder verstehen. Wir wollen für arme Kinder spenden und die armen Kinder nicht auf unseren Straßen zu Verbrechern heranwachsen sehen. Wir wollen das Elend der Welt nicht erfahren auf allen Kanälen. Wir wollen eine friedliche Zukunft für unsere Kinder. Sichere Arbeitsplätze und eine Wohnung, in der wir sterben können. Wir wollen wieder friedliche Menschen sein. Wenn man uns in Ruhe lässt, sind wir friedliebende Bürger, die keinem die Vorfahrt nehmen. Aber lasst uns in Ruhe mit eurem Scheiß. Lasst unsere Bahnhöfe in Ruhe, unsere Arbeitsplätze, unsere Renten, unser Recht auf ein ruhiges Leben. Lasst es in Ruhe. Lasst es in Ruhe. Ein weiser Mann sagte, man solle jeden Moment genießen, als sei es der letzte. Also inhaltlich verstehe ich die Aussage. Der letzte Atemzug, das letzte Hemd hat keine Taschen, mit den Füßen voraus, das Haus verlassen, etc. Pipi, wie ich die Phrase gerne scherzhaft beende. Aber praktisch kann ich es mir nicht vorstellen. Dieses Nicht-mehr-hier-Sein. In diesem Licht kann ich es mir nicht vorstellen. In diesem milden Licht, mit dem dieser Tag im Sommer beginnt. Oder aufhört. Er beginnt ja immer oder ist gerade vorbei, der Sommer. Und wie kann ich da weg sein? Keine Erde mehr riechen, keinen Kaffee am Morgen. Der Junge heiratet, meine Frau bekommt graue Haare, ihr Hintern hängt. Nein, das ist nie raus. Ja? Graue Haare, ihr Hintern. Ich weiß, dass ich bin, weil ich eine Wohnung habe, zu der mein Schlüssel passt, eine Familie, die mich mit Namen begrüßt, Arbeitskollegen, die sich auf mich freuen, jeden Tag. Ein paar kleine Verdrängungsschlachten finden da draußen statt. Nicht wahr? Die Mittelschichtbürger, die noch etwas produzieren gegen die anderen. Aber ich bin ein glücklicher Mensch, eigentlich. Eigentlich. Die Sonne stand mir im Gesicht. Ich wusste meine Frau und meinen Sohn in meiner Nähe. Es waren keine Sirenen zu hören. Und ich hatte einen Plan für den Tag. Den stillen, sozusagen friedlichen Tag, der mit einer erstaunlichen Abwesenheit von Geräuschen aufzuwarten weiß. Ist's ein Feiertag vielleicht? Was feiern wir denn? Na? Na? Leere Augen, hängende Mundwinkel, keine Antwort. Das weiß doch keiner mehr. Hallo, ich bin der Robby und ich bin Social-Media-Experte. Also eigentlich bin ich Praktikant, aber ich kenne alle Sorten Starbucks-Kaffee auswendig und ich mache pausenlos Fotos von meinem dämlichen Gesicht. Und ich weiß nicht, was für ein Feiertag heute ist. Ich sage es euch, ihr Idioten. Heute hat der Herr den Geist über die Welt verteilt, aber leider war gerade Sturm. Mann. It's the final countdown. Diddle-diddle. Ich bekomme dieses Lied nicht aus dem Kopf. Dazu muss ich sagen, ich war der größte Europe-Fan, den man sich vorstellen kann. The final countdown. Ich kann den Text komplett auswendig. Ich kann auch die Krise auswendig. Obwohl ich mich als optimistischen Menschen bezeichnen würde. Der Countdown läuft. 1 Stunde und 15 Minuten bis zum großen Finale. Ich bin völlig... So, ja. Das wird eine Überraschung. Meine Familie wird nicht verstehen, was ihr passiert, wenn sie heimkommt, weil sie von mir so wenig Zuwendung bekommen hat die letzten Jahre. Du nimmst uns nicht wahr, hat Claudia gesagt. Das ist meine Frau. Und Torben hat nichts gesagt. Er ist mein Sohn. Nun werden sie aus dem Staunen nicht herauskommen und die kleinen, sagen wir, Unstimmigkeiten werden quasi Meine Familie kann immer auf mich zählen. Wenn einer von ihnen mich um Rat fragt oder Hilfe benötigt, stehe ich da. Das wissen sie. Aber die emotionale Seite liegt bei mir im Sollbereich. Nie zeigst du mir, dass du mich liebst, hat meine Frau immer gesagt, wenn sie neben mir und dem Rechner stand, auf den ich schauen musste, weil... Und ich habe geantwortet, ich liebe auch meine Heimat, nicht wahr? Und ich raune nicht jeden Morgen, guten Morgen Heimat, wie hab ich dich wieder lieb? Zuneigung, also Hinwendung oder, also, naja, Gefühle zeigen sich durch Handlungen, dem Aufheben von Müll am Straßenrand der Heimat oder einfach dem Nachkommen der verdammten Sorgfaltspflicht. Ach, das scheint ja nicht wahrgenommen zu werden. Statt zu sagen, super, du ernährst uns und gibst uns Sicherheit, der Ofen raucht, das Essen ist prächtig, sagen sie Sachen wie, nie bringst du Blumen mit. Sollen sie doch einen Fleurop-Lieferanten heiraten oder einen Heiratsschwindler, der mit Rosen vor der Tür steht und dann schauen sie das tote Gemüse an. Auf sich gestellt, aber... Nein, nein, nein, es ist zu aggressiv. Sollen sie doch einen Fleurop-Lieferanten heiraten oder einen Heiratsschwindler, der mit Rosen vor der Tür steht und dann schauen sie das tote Gemüse an, auf sich gestellt. Aber jeder Vorwurf trägt eine Keimzelle der Wahrheit in sich. Ja, ich will mich ändern. Ich habe doch, Gefühle für meine Frau. Ich kann sie nur nicht adäquat, also... Ich will immer etwas sagen, was mit Liebe zu tun hat, aber dann steht mir der Schweiß so auf der Stirn und mein Herz rast und ich fühle mich peinlich. Also lasse ich das. Und werde als Zeichen, als klares Zeichen meiner Veränderung ein schmackhaftes und zugleich ausgewogenes Menü zubereiten. So, jetzt aber Ruhe. Vor dem eigentlichen Kochvorgang benötige ich einen Moment der stillen Konzentration. Wie ein Spitzensportler. Herrlich. Die Ruhe. Und die Sonne in meiner neuen Küche. In meiner neuen, nicht abbezahlten Küche. Eine Küche, in die Freunde treten und anerkennend nicken. Das ist die Küche eines ambitionierten, fast professionellen Gastgebers. Apropos, ab 40 ist es strapaziös, eine neue Wohnung zu finden. Man könnte ja daran sterben. Über 40-Jährige sterben dauernd in ihren Wohnungen. Und Leichen bekommt man so schlecht aus dem Immobilienportfolio. Von draußen ein Vogel. Das ist sehr lustig. Das glaubt einem doch keiner mehr. Dass in der Stadt etwas ohne Gasmaske sozusagen lebt. Vogelattrappen. Naja. Wer es mag. Ah, verdammt. Das passiert, wenn mich Geräusche ablenken. Ich verliere den Flow. Um es mit Europe zu sagen... I guess there's no one to blame. We're leaving ground. Will things ever be the same again? Ba-bum, ba-bum, ba-bum. It's the final countdown to lead us. Nur noch eine Stunde für mein minutiös geplantes Menü. Ich habe... Hoppla, oft ertappe ich mich beim lauten Zwiegespräch. Nicht, weil ich einsam bin, sondern weil es mir mitunter scheint, als sei ich das einzige vernunftbegabte, also... Die Zwiebelringe schimmern wie Perlmutt. Es geht nichts über einen Vormittag auf dem Markt mit seinem typischen Marktgeruch, der mich an früher erinnert. An die Zeit der Unklarheit, an... ratlose Regensonnentage unter dem Dach, dem Holzfurnierten, das bei Regen roch wie der nasse Hund, den ich nie hatte. Das war wirklich, das war zwar kein schöner Ort eigentlich. Also Das ist ja fast psychoanalytisch, dass man halt fühlt sich leider auch da zu Hause, wenn die Eltern immer gestritten haben, dann fühlt man sich immer bei Streit zu Hause. Und ich fühle mich eben zu Hause. Ja, das war Holzfurnier, das war roch nach nasser Hund, da waren so Wimpel, Turnschuh. Aber das war doch eben meine Kindheit und das ist eben auch meine Haut gewesen. Und ich habe nie wieder einen Ort gefunden, der mir vertrauter wäre. Und was ich da sehen konnte, waren Felder, Saatkrähen, Nebel. Das ist eigentlich so ein bisschen dieses Deutschland, eben so Felder, vielleicht noch ein Atomkraftwerk in der Ferne, Saatkrähen. Aber ich habe das so habe ich es gelesen. Und du? Haltet die Fresse da draußen! Ich denke, und die spielen Musik. Natürlich, ein künstlicher Vogel reicht nicht. Es muss Musik abgespielt werden. Es könnte ja auch eine Sekunde lang Stille herrschen. Sie könnten ihre Gedanken hören oder eben die Leere in ihren Gehirnen. Die Lauchmus muss püriert werden. Vermutlich lösen jene Nahrungsprodukte wohlige Gefühle in uns aus, die nach Kindheit riechen, nach Unendlichkeit. Ich bin ein absoluter Geruchsmensch. Meine Kindheit war fantastisch. In unserem Garten wuchs Lauch. Ich wusste ihn damals genauso wenig zu schätzen wie meine Mutter. Ihre intellektuellen Anteile interessierten mich als Kind nicht. Meist dachte ich nicht über sie nach. Es gab Jugendliche mit arbeitenden Müttern. Wir fanden das peinlich. Dass Frauen durchaus in der Lage sind, zu... Veilchen. Sie geben dem Soufflé eine quasi florale Note. Sie ergeben eine Melodie. Die ich verdammt nochmal nicht hören kann, wenn von draußen Musik in meine Küche geschwallt wird. Wie soll ich mich da konzentrieren, wenn unablässig eine sogenannte Opernsängerin draußen schreit und mir bleibt nicht einmal mehr eine Stunde Zeit, bis der erste Gang serviert wird? Ein kleines Holundersüppchen. Nicht so einfach im Moment, frischen Holunder zu bekommen. Ich habe importierten genommen, er riecht schwächer als der einheimische. Unser einheimischer Holunder. Eine Erinnerungskanone ist dieser Holundergeruch. Der Baum vor meinem Fenster und der Geruch, der für mich unbedingt mit Scham verbunden ist. Die meint, das erste Mal das Glied entdecken. Also es so entdecken. Die Scham, nicht mehr rein zu sein, nicht mehr Kind, die vergiftet einem doch die Jugend. Dieses getriebene Gefühl des Schmutzigseins, das den Dreck irgendwo abreiben will. Wo ist die Muskatreibe? Heute denke ich, ich muss doch glücklich gewesen sein in der Zeit der klaren Jahreszeiten, als ich noch nicht wusste, was der Tod ist. In der Erinnerung steht eine Ewigkeit, gefüllt mit dem Klappern von Geschirr, Lauchgeruch, der Symphonie von Haushaltsgeräten und auf den Straßen gutmütige Hunde, vielleicht tot. Hätte ich doch nur früher so einen guten Humor gehabt. Als für mich die Welt aus Frauen bestand, die zu alt waren, um mich zu interessieren, und aus Mädchen, die mich ignorierten, die auf dem Zettel "Willst du mit mir gehen?" das Nein ankreuzten, um dann mit Jungs zu küssen, die Mike hießen und die sie enttäuschten. Dabei war das mein Job. Ich enttäuschte meine Eltern, mich selber, meine Freunde, die ich nicht hatte. Ich hatte keine Freunde. Das lag an... Meine Mutter fuhr Roller, um die Umwelt... Es war mir unglaublich unangenehm, sie auf der Straße zu treffen, wenn ich mit meinen Kollegen an der Bushaltestelle saß. Ah, jetzt machen sie eine Pause da draußen, ziehen sich ins Innere zurück, um eine Familienaufstellung zu machen. Und ich kann Kartoffeln pürieren. Zu kleinen Kroketten auf ein Blech spritzen. Oh, ich liebe es, Dinge auf Bleche zu spritzen. Ich liebe es. Mutter stand immer in der Küche. Wenn ich aus dem Bett kam, aus der Schule oder vom Onanieren. Sie hat sehr schöne Gedichte geschrieben, glaube ich. Wenn ich backend Teige knete, weil ich deine Mutter bin, wenn ich abends leise bete, bist du noch immer in mir drin. Also, sie war immer da. Vater war arbeiten. Mein Vater erklärte mir anhand von Karten die Welt. Er war Lehrer. Er war grün. Er war müde, wenn meine Mutter mit ihm diskutieren wollte. Gerne über die Unterdrückung der Frau in der Welt. Nachdem Mutter diskutiert hatte, musste sie zu Bett. Frauen waren unterdrückt und darum müde. Vater räusperte sich. Er hatte durchaus seine politischen Momente. Ja, das muss irgendwie... Ja? Irgendwie dialektischer oder so. Nicht so. Das ist zu einfach. Das Frauen waren unterdrückt und darum müde. Irgendwie kausal. Also eigentlich habe ich... Oder... Außer, dass sie mich nicht unter Druck setzen, war ihnen nichts vorzuwerfen. Außer, dass Mutter meinen Vater mit einem Tonfall bedachte, der beleidigt klang, immer, und zu schrill, und dass Vater sich räusperte und dann nichts zu sagen wusste, immer. Da waren ihnen nichts auszusetzen. Bei Tisch wurde geschwiegen und die Uhr schlug nicht. Ich habe klare Werte gehabt, bis ich Gefühle bekam und weg wollte von zu Hause. Immer weg will man, wenn man jung ist und eine Wut hat auf die zu leeren Tage. Und auf die Welt, die von einem keine Notiz nimmt, dieses dumme Fernweh, das Gefühle verspricht, die nie eingelöst werden. Später fährt man irgendwo hin und steht dort herum. Der Mensch ist nicht für Orte außerhalb seiner Wohnung gemacht, denn nur in ihr kann ich mich mit geschlossenen Augen behaupten. Hier fühle ich mich sicher. Obwohl... Die Tomatchen glänzen wie halbe Edelsteine. Früher hatte ich Tomaten in meinem Garten, da hinten, wo jetzt... Der Schlamm ist. 200 Quadratmeter, direkt an der Wohnung, in der wir seit 17 Jahren leben, in der Torben geboren wurde. In der Nachbarschaft wohnten früher Menschen wie wir. Junge, teils studentische, heterosexuelle Familien. Es gab einen, der war anders, also homosexuell, das war der Dieter. Er war alt und sonderlich. Er wurde von uns allen mit besonderer Höflichkeit behandelt, so wie man auch mit Behinderten umgeht. Wir waren uns alle vertraut. Leute mit einem ähnlichen Bildungshintergrund. In der Wohnung ist mir auch alles vertraut. Ich weiß, welche Diele welchen Ton erzeugt. Ich kenne die Geräusche der Wasserrohre und das Peitschen der Akazienzweige an die Fenster bei Sturm. Ja. Der Geruch der Wohnung ist kaum wahrnehmbar. Okay. Es riecht nach Heimat. Immer schwächer. Und das ist der Veränderung in meinem Viertel geschuldet. Eine Wohnung ist wie ein erweiterter Körper. Da darf man doch nicht einfach von außen eine Veränderung vornehmen. Ich lasse mich doch auch nicht umstrukturieren, verjüngen. Verdammt, hier ist meine Heimat. Hier machte Torben seine ersten Schritte, als ich auf der Arbeit war. Hier wurde das erste Mal eingebrochen, als ich mich bei einem Kongress aufhielt. Hier hatte meine Frau ihren Abort. Nachdem sie nachts noch jahrelang stöhnte. Stopp, stopp. Genau, die Stelle. Zurück. Zurück. Stopp. Nachdem sie nachts noch jahrelang stöhnte. Stopp. Ja, doch, das passt schon, ja. Doch, doch, gut, ja. Der Kerbel steht aber auch besonders hart im Blatt. Peace, or the absence at least of terror. Now see in amongst all this space that speck of light in the furthest corner. Claudia, ich vergesse ihren Namen manchmal, hat mit der Geburt von Torben, keine Ahnung, wer von uns darauf kam, ihn so zu nennen, aufgehört zu arbeiten. Eine Auszeit, über die wir uns vor der Zeugung verständigt hatten. Ein Kind in die Welt zu stellen, um dann sofort die Arbeit wieder aufzunehmen, ist wie, es ist doch so, dass zu einer Familie, also Vater, Mutter und Kind, eine Qualitätszeit mit dem Kind gehört. Also von der Mutter, so wie ich es erlebt habe. So wie meine Frau es kennt. Das erste Jahr blieb meine Frau bei dem Jungen, dann wurden 5 Jahre draus und dann sagte ich, ach komm, bleib doch ganz zu Hause. Und dann sagte sie, gerne. Seither war ich der Alleinverdiener und das Menschen von einem abhängen ist sehr sinnstiftend. Das hat nichts mit tradierten Geschlechterrollen zu tun. Es ist einfach eine Frage von Verantwortlichkeit, der sich ein Paar, Mann und Frau, stellt. Unser Leben war angenehm. Bis zu der Fehlgeburt, bis zum... Eintritt der Pubertät von Torben, da zog es plötzlich zu Hause. Und Claudia hatte diesen Wunsch nach etwas Eigenem. Wie etwas Eigenes, fragte ich. Du hast doch einen Sohn. Und sie dann, ich möchte etwas schaffen. Und ich, du schaffst jeden Tag eine Atmosphäre, in der uns wohl ist. Und gedacht habe ich, was bitte kann eigener sein als eine Familie? Mach doch wieder was mit Gestaltung, habe ich gesagt. Viele von Claudias Freundinnen gestalten Schmuck oder Ton oder Mode. Einige haben sogar eine kleine Boutique. Geschäftsfrauen, nicht wahr? Ich habe meine Frau vernachlässigt, denke ich heute. Aber ich hätte nicht gewusst, wie ich sie... Kapern sind die Krönung des Fischfonds. Man sieht doch nicht mehr, was immer da ist. Manchmal habe ich Claudia mit anderen Frauen verglichen und sie wirkte, als wäre etwas auf ihr verschüttet worden. Ja, das trifft es leider. Mitunter hatte ich noch ein Begehren, habe mich dann aber geschämt. Sie hatte genug gelitten. Nachdem das Kind, also bevor sie keine Zärtlichkeit mehr wollte, waren wir oft Hand in Hand eingeschlafen. Now follow that light with your tired eyes. It's been a long day, I know, but look. Watch as it flickers and then roars into fullness and fills the whole frame, blazing a fire you can't bear the majesty of. Here is our sun. And look. Ich habe hier 13 eingeschriebene Briefe, ungeöffnet. Die Sanierung des Hauses betreffen, die Umzäunung der Parkplätze, die Nutzung des Gartens als Ort, in dem ein Neubau, also... In dem ich früher Anis gepflanzt hatte. Ich arbeite in einem Büro. Ja, also wo soll man denn sonst arbeiten? Ich war immer angestellt. Das ist meinem Bedürfnis nach Planungssicherheit geschuldet. Eine gute Ausbildung, eine sichere Stelle, die Familie, Freunde, Sport, gutes Essen, ein friedlicher Tod. Das klingt wie ein Stammtischwitz. Aber bitte, was soll denn da sonst für ein Mann bereitstehen? Ich bin nicht zynisch. Die Welt ist es. Das Leben ist ein Zyniker. Und ich hatte nie das Bedürfnis nach Regelunkonformität. Ich wollte nicht aufbegehren und dieses sogenannte Ausbrechen unternehmen, denn ich habe nie verstanden, aus welchen Zusammenhängen ein Mensch in der westlichen Welt brechen soll. Für ein gutes Leben muss ich arbeiten, das sagt der gesunde Menschenverstand, dass man eine Leistung erbringen muss, die beinhaltet, dass man seine Arbeitskraft gegen Wohlstand eintauscht. Es fragt sich nur, in welchem Verhältnis, nicht wahr? Ich habe das Konzept einer gelungenen mitteleuropäischen Lebensführung nie überdacht, denn Gedanken sind mir zu wenig haptisch. Nehmen wir nur die Materiestrahlen, die senkrecht zur Akkretionsscheibe entlang einer Achse durch das schwarze Loch ausgestoßen werden. Toll, brillant, guter Ansatz. Aber wer hat schon mal ein schwarzes Loch gesehen? Ich habe es gern konkret. Ich halte mich gerne im Wettbewerb auf. Ich komme gerne nach Hause. Genau, und jetzt kommt, glaube ich, die Stelle, die wir nicht so verwenden können. Mach mal weiter. Buch nach Kind und Frau. Warte. Nach Essen und Reinigungsmittel. Waren mir immer Signal für Entspannung. Genau, stopp. Also Kind, Frau, Essen, Reinigungsmittel, ich weiß nicht genau. Ist in einem Satz der Vergleich, ich weiß nicht. Legen wir uns da ein Ei? Also schon. Naja, ach. Ich sehne mich fast wieder in meinem Büro. Das Kleines, aber über ein eigenes Bidet verfügt. In Meetings, bei denen wir neue Variationen unserer Arbeitsphilosophie erörtern, die meint, dass immer, immer etwas erhöht werden muss. Der Umsatz, die Schlagkraft, der Personalabbau, die Effizienz. Ich habe mir für alle geschäftlichen Situationen Techniken erarbeitet. Gesichtsausdrücke zum Beispiel, die von außen nach innen eine Haltung auf mich übertragen. Man kommt mit wenigen Gesichtsausdrücken sehr angenehm durch den Tag. Hier meine Gesichter für Wertsteigerung, Unerreichbarkeit, Verständnis, Souveränität, Mitgefühl. Ich bin IT-Mann durch und durch. In meiner Abteilung arbeiten 4 IT-Spezialisten. Ein Abteilungsleiter, ein Teamchef, ein Chef-Operator und ich. Ich arbeite, Tim, in einer großen Kanzlei für Arbeitsrecht. Was ist das? Fragen neu angestellte Anwälte, wenn sie mich oder meine Kollegen sehen und wir ihnen mit unserem Äußeren keine verwertbare Information geben. Wir sind besser ausgebildet, die Zukunft gehört dem IT-Business, aber wir sind verdammt nochmal keine Anwälte, wir tragen keine Anzüge. Wir sind die Nerds, die mit den Rucksäcken und den Turnschuhen. Und ich höre die leise gezischte Antwort. Ach das? Ach, das ist nichts. Den Kohl habe ich eingelegt. 3 Tage in einer quasi Chili-Marinade. Das schmälert den Geruch, also fast. Doch ist er noch ausreichend kräftig, um mich wiederholt an meine Jugend zu erinnern. An Vater. Der saß seine Tage mit Getränken, die auf seinem Hemd stattfanden, auf dem Sofa ab, nachdem Mutter weg war. Ich kann mich selber in diesem heteronormativen Arrangement nicht mehr ertragen, hatte sie gesagt und war gegangen. Meine Mutter ist nach jahrelangem intensiven Demonstrieren für weiche Themen gegen Giftstoffe, die Asylpolitik, den Umbau von Bahnhöfen durch Immobilienhaie aufgebrochen. Mit Jeff, der vermutlich anders hieß, aus Eritrea, um sich zu verwirklichen. Da hatte sie, um das Konto wissend, das sie am Nachmittag zuvor geleert hatte, mit geflochtenen Minizöpfen in ihrem dünnen Haar, mit dem Koffer und mit dem Satz »Ich muss jetzt an mich denken« gestanden. Wie schade, dass sie das nie vorher getan hatte. Dann wäre ihr doch klar geworden, wie unwichtig sie ist. Die Welt, in der Frauen ihren Platz verlassen haben, endet in traurigen Orten, in denen Väter auf dem Sofa sitzen, Bürger ihre Wohnung räumen müssen, weil einem Asylantenheim Platz gemacht werden muss. Die armen Asylanten. Aber tanzen tun sie so anmutig. Sie haben so elegante, unterprivilegierte Gliedmaßen. Da staunt die Frau auf ihrem Tretroller. Da beben ihre roten Unterarme. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Ja? Mein Vater redete wie immer nicht mit mir, außer wollen wir essen, guten Morgen und Schlafgut fanden da keine verbalen Aktivitäten statt. Und ich begann mich mit Computern zu befassen. Wie alle, die nun, naja, die nachts Verbindungen miteinander suchen, sich trösten mit technischen Begriffen, sich halten, ohne in den Verdacht zu geraten, schwul zu sein. Ich ließ mich in der Schule verprügeln, ließ mich auslachen von den anderen, die Witze über meine mit einem Asylanten durchgebrannte Mutter, über meinen mit vollgepisster Hose auf die Straße wankenden Vater machten. Mein Vater wurde entlassen im Anschluss. Gestorben ist er vor einigen Jahren im Heim. Ich war gerade auf Arbeit. Ich habe meine Mutter nie mehr kontaktiert seit damals. Heute würde es mich interessieren, ihr selbstbestimmtes Leben zu betrachten, das vermutlich beinhaltet, dass sie mit einem Mann, der nicht einmal Jeff heißt, in einer multikulturellen WG lebt und Sozialhilfe kassiert, während er sich die Rübe wegkifft und mit Babsi in Klammern 17 von der grünen Jugend vögelt. Ich wollte das alles anders machen. Mit einer Familie, die einen Garten hat, einem Sohn, dem ich mich widme und einen... Ganz starker Jahrgang, der Spätburgunder, den ich für die Hasensoße verwende. Draußen vor der Tür wird das Licht rosa. Apropos, ich hatte meinen Sohn vom ersten Tag an sehr gern gehabt. Die Unannehmlichkeiten der Schwangerschaft waren vergessen, als ich ihn in den Armen hielt. Der neue Mensch hat mich beflügelt. Es war mir sehr wichtig, das Kind gerecht auf sein Leben vorzubereiten. Claudia sagte, lass doch den Jungen, er ist erst 3. Ich hatte mir etwas anderes vorgestellt. Einen kleinen Menschen wie mich, mit dem ich am Computer sitzen kann. Aber der Junge war mir wesensfremd. Die Leere seines Ausdrucks, wenn ich ihm Aktivitäten vorschlug, das leise Hinunterziehen der Mundwinkel, wenn ich Männergespräche mit ihm suchte, als er in dem dazu passenden Alter war. Na, hast du auch schon mal an Mädchen gedacht? Fragte ich. Europe lief im Hintergrund. Der Sohn schwieg. Ich knuffte ihn in die Seite. Na, du weißt schon, Mädchen, kannst mir alles sagen. Ich würde gern Bach hören, sagte der Junge und zog sich zurück. Ich habe ihn immer sehr gern gehabt, trotz seiner... Ich liebe Waldmeister. Ich habe es nicht geschafft, eine Wohnung zu kaufen. Der Kredit, Sie wissen schon, in diesen Zeiten, Räuspern des Banksachbearbeiters, der seit 20 Jahren mein schuldenfreies Konto verwaltet. Ich habe es nicht geschafft, meiner Familie ein sicheres Zuhause zu geben. Die Kündigung kam letzten Monat. All die Bäume, an die ich mich so gewöhnt habe, werden verschwinden. Als der erste gefällt wurde, habe ich fast geweint. Die alten Nachbarn sind schon lange weg, Über dem Haus ist die neue Einflugschneise und hinter ihm der Gütertransport der Bahn. Sie müssen nachts fahren, sehr schnell. Das hat mit Effizienz zu tun. Nichts dagegen zu sagen. Wir sind nur kleine Maschinen, die konsumieren sollen, die Fresse halten und bei Zeiten abtreten, damit wir keine Kosten verursachen. Wir sind nichts. Wir sind nichts. Nichts. Here is our sun. And look. See how the planets are dangled around it? And held in that intricate dance. There is our Earth. Our Earth. Its blueness soothes the sharp burn in your eyes. Its contours remind you of love. Wir müssen einem Asylantenheim weichen. Dafür muss man doch Verständnis haben. Die Frauengruppe des Quartiers hat in jahrelangem Kampf, also, und auf der anderen Straßenseite entstehen luxuriöse Eigentumswohnungen. Die jungen Frauen, Mütter, wohnen gerne zusammen mit Menschen vieler Nationen. Sie lieben Fladenbrot und schwören auf afghanische Küche, aber bitte biologisch. Geht doch häkeln, ihr Amseln, geht doch häkeln. Und lasst die Welt in Ruhe, zündet Kerzen an und singt der Toleranz ein Lied. Schon klar, wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Aber wer hat denn ein paar Millionen gerufen? Ich nicht. Wer hat ihre Enkel gerufen? Und was kam danach? Als wir schon dachten, unvereinbarer als der Türke es mit unserer Kultur ist, kamen die Bootsflüchtlinge und die Ostblock-Armutstouristen. Ich bin ein verdammt normaler Bürger und ich habe nie ein Vorurteil gehabt. Aber ich habe doch Augen im Kopf. Ich registrierte, wie sich der Müll in meinem Garten häuft. Alte Unterhosen. Ich meine, wer schmeißt schon alte Unterhosen auf ein Gemüsebeet? Dann kamen die Kinder, die das Obst gestohlen haben. Die Setzlinge waren zertrampelt. Erbrochenes auf den Rosen. Ich meine, wer kotzt denn auf Rosen? Wozu soll das dienen? Dann standen Gruppen junger, arbeitsloser Männer an den Ecken und pfiffen meiner Frau hinterher. Sie ging nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr raus. Dann wurde mein Sohn zweimal zusammengeschlagen. Ich nur einmal? Ja, stellen Sie nicht so an. Man muss die Tradition dieser Leute verstehen. Es waren 10 junge Männer mit, ich denke mal, muslimischem oder rumänischem Hintergrund, die ich beleidigt habe durch meine Anwesenheit in einem Land, das sie gerne bewohnen würden. Natürlich spielt das Lied nochmal von vorne zum 10. Mal. Man kann es ja gar nicht oft genug hören. Mein Viertel ist ein Slum geworden. Verschleierte Frauen, Rotten von traditionsbewussten jungen Männern sehen einen mit Ekel an. Was sucht dieser Europäer in unserer Hut? Alte Männer spucken vor deutschen Frauen aus, die nicht nach ihrer Vorstellung gekleidet sind. Wer kann, zieht weg und schämt sich für sein Hiergeborensein und seine Intoleranz. Wir Hiergeborenen schämen uns, unseres Landes. Das wissen die. Und schmeißen ihren Müll in meinen Garten und die Regierung schmeißt mich aus meiner Wohnung, um ein Asylantenheim zu errichten und Sozialwohnungen für Menschen mit Migrationshintergrund. Und die Asylanten heißen Geflüchtete. Und wo die nicht sind, kommen Loftwohnungen hin für Zugezogene, die keine Ahnung haben, in welche Gegend sie mal eben 1 Million investieren. Das ist doch mal die Lage. Da muss ich doch direkt noch ein Stück Anis in den Truter schieben. Wenn ich mich aufrege, wird die Überraschung misslingen, das Menü verkocht sein. Ich muss ruhig werden, konzentriert. Erst wenn man seine Hausaufgaben gut gemacht hat, dann kann ein Flow entstehen. Ich habe die Zutaten vorbereitet. Ich habe gearbeitet, ich habe mich weitergebildet. Ich habe alle Anforderungen, die an mich gestellt werden könnten, erfüllt. Und nun soll das nichts mehr zählen. Nun langt es also, Wenn man ein wenig über ein Meer rudert, weinerlich ein Leihbaby auf dem Arm und in die Kamera hält und zack bekommt man Sozialgeld, eine Wohnung, Hilfe bei Behördengängen. Ein Trupp am Helfersyndrom, Erkrankter steht bereit, um seinen Job zu tun, demonstriert für die armen Bootsflüchtlinge, die traurig schauen und sich ungesehen halb schlapp lachen. Schau, all das alte Gerümpel hier, das sie für ihren falschen Gott, den Götzen, errichtet haben. Bald schon werden wir in ihren Häusern leben. Ihre Frauen gebären keine Kinder mehr. Na, das erledigen wir. Das erledigen wir. Wir gebären bis zum Aussterben ihrer Rasse. Wir füllen die Erde mit uns. Wir kommen unserem Ziel, ein Weltkalifat zu errichten, immer näher. Immer näher. Und Europa schaut zu, wir schauen zu. Wir glauben an das Gute, sie glauben an den Tod. Das ist doch amüsant, dass man... Verdammte Hacke! Ist jetzt mal Ruhe da draußen! Nein, wir hören Musik. Das ist unser Recht als Bürger. Die totale Beschallung des bald nicht mehr existierenden Viertels. Das ist unser Bürgerrecht. Wenn wir schon sonst eine Randgruppe sind. Ich weiß doch genau, wie das aussieht. Ein junges Paar, vermutlich Homos, wer denn sonst um diese Zeit die Muße Opern zu hören, Mitte 30, mit nackten Ärschen, auf Designersesseln, links, im modernisierten Altbau, 2,7 kalt, hört Klassik, um sich aus dem Mob auszugliedern. Sie wohnen gern hier. Es ist so multikulturell. Und dass sie jede Woche zusammengeschlagen werden, darauf stehen sie vielleicht. Es kann mir doch keiner erzählen, dass einem solcher Mist gefällt, in diesem Takt, der nicht unserem Herzschlag entspricht. Ihrem nicht, meinem nicht. Die Tonlage erzeugt Aggressionen. Warum bitte können die beiden Homos nicht einfach das Fenster schließen? Nein, sie nötigen mich dazu, als Strafe für meine Heteronormativität etwas zu unternehmen, damit ich nicht belästigt werde. Ich belästige ja alle Randgruppen, als weißer, normaler Mann, als Familienvater und Steuerzahler. Ich belästige die Ausländer, die nicht ungestört in meinen Garten kacken können. Ich belästige die Hartz-IV-Empfänger mit meinem geregelten Arbeitsalltag. Ich belästige Frauen durch mein Glied. Ich belästige Frauen, die abtreiben wollen mit meinem gesunden Jungen, den ich nicht in eine Toilette gespült habe. Wenn man so lange auf normale Leute einprügelt und sie anschreit, seid jetzt verdammt nochmal tolerant, dann werden sie nicht toleranter. Aber sie schweigen. Wenn so lange auf die eingeschrien wird, wenn du deine tradierten Rollenbilder lebst, dann bist du ein Nazi. Und wenn du es nicht magst, dass man in deinen Garten kackt, ist das Rassismus. Und wenn du einer Frau sagst, dass sie hübsch ist, ist das Sexismus. Dann bist du eben einfach irgendwann still. Picture the world. Older than she ever thought that she'd get. She looks at herself as she spins, arms loaded with the trophies of her most successful child. The pylons and mines. The power plants shimmer in her still, cool breath. Now is that a smile that plays across her lips? Ich gebe noch etwas Kardamom in das Taubenmus. Ich habe meinem Jungen mit aller gegebenen Toleranz erklären müssen, warum Männer mit halbnacktem Arsch Hand in Hand auf der Straße rumlaufen und dass jeder in seinen vier Wänden tun und lassen kann, was er will, solange er anderen nicht auf den Wecker geht mit der Ausstellung seiner Vorlieben. Jeder darf die Beine eines anderen lecken, wenn es seine Religion oder sexuelle Orientierung verlangt. Darf jedem seine Beine hinten reinstecken. Was gefällt, ist erlaubt. Hinter geschlossenen Türen, aber die müssen zubleiben. Zugeschlossen, verriegelt. Das geht doch keinen was an. Das geht doch unsere Kinder nichts an. Das sind doch keine Wissenslücken, die um Schließung betteln. Die Kinder müssen nicht mit 7 Jahren wissen, wie eine Frau eine andere leckt und in welche Öffnungen ein Mann einem anderen seinen Penis steckt. Man muss die Frage stellen dürfen, ob Schwule und Lesben überhaupt Öffnungen haben, die diese Bezeichnung verdienen. Und ob sie das Recht haben, ihre Perversionen an unsere Kinder weiterzugeben. Wenn zwei Homos einen Nachwuchs erzeugen könnten, dann wäre ihre Rolle in der Evolution befestigt. Können sie? Fragezeichen. Können sie nicht. Es ist also von einer Missbildung in der DNA auszugehen. Und die Natur, um nicht von Gott zu reden, begradigt Fehler auf natürliche Weise. Behinderte vermehren sich selten. Homos nie. Das führt zu einem langsamen Verschwinden dieser Fehlstellung in der Welt. Wir sind nicht traurig drüber. Wir wollen euch nicht akzeptieren. Als was denn auch? Als widernatürliche Darreichungsform? Das denke ich natürlich nicht. Das ist nur der Chor des gesunden Menschenverstandes. Das ist die Resterampe. Aber wer sowas sagt und der Sohnemann erzählt das in der Schule, da hätte ich eine Strafanzeige am Hals wegen Kindsverhetzung. So sieht das doch jetzt aus. Hallo, ich bin euer Bürgermeister und ich liebe männliche Gesäße. Hallo, ich bin euer Minister und dito. Also, theoretisch habe ich ein paar gute schwule Freunde, deren Namen mir gerade nicht einfallen. Ich liebe Kunst. Meine Bibliothek bringt Besucher immer wieder zum Staunen. Ich habe eine DVD-Sammlung mit Shakespeare-Verfilmungen, aber für meine Familie hatte ich mir etwas anderes vorgestellt. Sagte ich, als mein Junge mir sagte, er wolle nicht einmal Schauspieler werden, sondern Tänzer. Ich habe mir für dich etwas anderes vorgestellt, sagte ich zu meinem Sohn. Und der zuckte die Achseln und ging zum Ballettunterricht. Ich kann darüber nicht auch noch nachdenken, versteht ihr? Die gesamte verdammte Scheiße hier brennt an. Ich kann nicht kochen, mich aufregen und nachdenken. Ich habe 17 Jahre lang hart gearbeitet, um eine glückliche Familie zu realisieren. Jahre, in denen ein gelegentlicher Marathonlauf der einzige Luxus war, den ich mir zugestand. Jahre, in denen ich mich von Behörden verarschen ließ, 5 Steuerprüfungen hatte, diverse Rechtsstreitigkeiten. Und dann stand sie da, die Claudia, an einem Abend vor Monaten. Und sagte, stand sie da, die Claudia, an einem Abend, vor Monaten, und sagte, ich liebe dich nicht mehr. Und ich dann, was meinst du damit? Und sie, ich habe keine Gefühle mehr für dich. Der Junge ist in einem Alter und ich habe ein Recht darauf, glücklich zu sein. Und dann nahm sie eine Tasche, die muss sie also schon vorher gepackt haben, und ging. Und ich dachte, nicht schon wieder. Und ich dachte, es wiederholt sich alles. Und ich dachte, ich habe es nicht geschafft. Ich bin Claudia hinterhergelaufen. Auf der Straße sank ich vor ihr auf die Knie und umfasste ihre Füße. Und sie hat von oben auf mich geblickt und der Junge hat in den Himmel geblickt. Und sie hat gesagt, das hättest du dir alles vor 17 Jahren überlegen müssen. Und dann ist sie aus meinem Griff gestiegen und ist weitergegangen. Und ich saß zu Hause, später, und habe nachgedacht, was ich vor 17 Jahren hätte anders machen sollen. Ich habe für diese Familie gearbeitet. Ich bin nie fremdgegangen. Ich war pünktlich. Ich habe das Geld abgeliefert und ich war fast nie krank. Ein veralteter Arbeitsbegriff, ein Nicht-YOLO-Begriff. You only live once. Aber was soll's, so bin ich halt. Was zum Teufel habe ich falsch gemacht? Habe ich Claudia gefragt am nächsten Tag, als ich auf sie gewartet habe vor der Wohnung ihrer Freundin. Und sie sagte etwas von Reden, von Zärtlichkeit. Ja, diese dummen Phrasen, die meine Mutter schon meinem Vater gesagt hat. Diese unzufriedenen Sätze von Frauen, denen es nicht gelungen ist, zufrieden zu sein. Nie sind sie zufrieden. Der Essig ist degottiert und nun Schalottchenzeit. Dann begann ich zu schreiben. Beiträge für die Zeitschrift Arbeitsrecht. Also einen habe ich geschrieben. Ich habe ein halbes Jahr an einem Artikel gearbeitet, der sich mit dem Schutz älterer Arbeitnehmer, also über 40, befasst. Als die Antwort kam, nach 2 Monaten, war ich aufgeregt wie: Leider passt Ihr Text thematisch nicht in eine unserer geplanten Ausgaben. Haben Sie geantwortet. eine Standardmail. Nicht einmal einen Brief war ich ihnen wert. Ich habe dann nie wieder ein Essay verfasst. Nur Briefe an Politiker, Leserkommentare, Einschreiben, Beschwerden, Postings. Ich feile an meinen Beiträgen und ich sage meine Meinung. Ich mische mich ein und ich habe Menschen gefunden im Netz, die... Verlorene Eier. Wie gut das klingt. Claudia und mein Junge werden wohl heute kommen. Also sehr sicher. Und da wird eine Lösung erarbeitet. Sie kennt das Geheim. Könntet ihr endlich mal ruhig sein? Bitte! Die Welt ist ein Scheißhaufen geworden. Ein Scheißhaufen. Das Soufflé ist nicht aufgegangen. Und da draußen ist zur Abwechslung mal eine Jahreszeit, klar. Aber wenn ich sie genießen will, muss ich das zum Takt einer Musik tun, die ich hasse. Während ich für meine Familie, ja, ich habe eine Familie. Ich habe ein Kind, ihr Schwuchteln. Und einige Freunde. Ich habe Freunde, normale Freunde. Und ich habe ein Kind. Das Knoblauchbrot. Riecht? Wie die imaginäre Knoblauchfahne, die Frau Hüdicü umweht. Als der Job des Abteilungsleiters frei wurde, Abgang durch Suizid, Magenkrebs, wusste ich, dass jetzt meine Zeit kommen würde. Ich war fast 20 Jahre. Mein Beruf ist ja nicht nur mein Hobby, wie meine Frau immer sagte. Du kannst zu deinem Hobby gehen und ich bin hier in diese Wohnung eingesperrt, aus der ich mich nicht raustraue, weil ich an den jungen Männern vorbei muss und so weiter. Verdammt, es ist Arbeit. Es ist Krieg da in dem Büro. Das ist doch keinem klar, dass man am Morgen schon mit einer Angst in der Bahn sitzt und alle um einen haben Angst. Und wie das riecht, die Angst in der Bahn und die traurigen Halbschuhe. Und das können sich zum Beispiel Frauen oder Freiberufler oder Arbeitslose gar nicht vorstellen, dass es eben ein Krieg ist. 9 Stunden und mehr am Tag. Man hat eine Stelle, wird befördert, kriegt Rente, vor der Gott die Schlacht gesetzt hat. Ich habe meine verdammten Schließmuskeln nicht mehr unter Kontrolle gehabt vor Anspannung. Jeder kontrolliert jeden, wartet auf einen Fehler. Wenn man zu einer Gruppe tritt, verstummen die Gespräche. Wenn man aus seinem Büro geht, muss man die Passwörter ändern, die Kamera abkleben. Man muss verdammt nochmal ständig Obacht geben. Die Kollegen verfolgen jeden meiner Schritte und warten. Auf ein Stolpern. Ich hatte solche Angst, entlassen zu werden. Jeden Tag hatte ich das Gefühl, heute passiert es. Heute ruft mein Chef mich in sein ausuferndes Büro, er räuspert sich und sagt, Herr, also, keine Ruhe. 20 Jahre. Und keine Sekretärin, mit der man im Kopierraum ficken könnte. Die werden heute Anwalt. Ich sage nicht Anwältin. Ich sage sicher nicht Frau Doktorin und liebe Mitglieder und Mitgliederinnen. Ihr habt eben leider kein Glied. Das ist auch gut so. Es stinkt. Es ist das Lamm. Dann kam an einem Montag eine junge Frau und stellte sich als Frau Hüdicü vor. Sie sei jetzt Abteilungsleiterin. Keine Pointe. Frau Hüdicü ist der doppelte Quotenanspruch, Migrationshintergrund und weiblich. Außerdem ist sie 26. Und nach einigen Konflikten, die damit einhergingen, dass ich ihre mangelnde Ausbildung und Sachkenntnis im IT-Bereich beanstandete. Entschuldigung, Frau, ich glaube, Ihnen ist da ein logischer Fehler unterlaufen. Wurde ich in Ihr Büro gerufen. Sie räusperte sich. Sie sagte, Das Zitronensoufflé fällt in sich zusammen. Und keine Erleichterung stellte sich ein. Ich bin nach meiner Entlassung erneut vor das Haus, in dem meine Frau mit meinem balletttanzenden Sohn sich auffällt, gegangen. Zu spät kam sie, angetrunken, mit einem Mann, dem ich die Faust ins Gesicht schlug. Er war stärker. Später saß ich in der Küche, in der meine Frau und mein Junge jetzt zu Gast sind. Ich habe geweint. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich vor anderen geweint habe. Ich habe sie gebeten, zu mir zurückzukommen. Der Mann, der stärker ist als ich, räusperte sich und sah aus dem Fenster. Und dann sagte meine Frau, ich solle gehen. Und ich sagte, wir haben doch fast 2 Kinder zusammen. Und sie sagte, das 2. war nicht von dir. Und dann haben sie mich aus der Wohnung geschoben und ich saß bis zum Morgen neben dem Eingang und dachte, wie es wäre, tot zu sein. Ich bin nicht lebensmüde. Der Taubenbrei. Der Taubenbrei. Ich bin weltmüde. Die großen Städte haben keinen Anfang und kein Ende mehr. Das Land wird zugebaut. Die Bahnen sind überfüllt. Man muss rennen. Dauernd rennen, um noch einen Anschluss ans Leben zu erreichen. Now follow that light with your tired eyes. Wir sind ja Christen, nicht wahr? Wir haben christliche Werte. So sind wir groß geworden. Here is our son. Wir wollen in dieser Welt nicht mehr leben. Dann können wir auch für sie sterben. And see how the planets are dangled around it and held in that intricate dawn. Wir wollen eine Welt, die wir wieder verstehen. There is our earth. Wir wollen für arme Kinder spenden und die armen Kinder nicht auf unseren Straßen zu Verbrechern heranwachsen sehen. Picture the world. Older than she ever thought she would get. Wir wollen das Elend der Welt nicht erfahren, jeden Tag, auf allen Kanälen. Wir wollen eine friedliche Zukunft für unsere Kinder. Sichere Arbeitsplätze und eine Wohnung, in der wir sterben können. Wir verstehen das System nicht, die Krise nicht, die Rohstoffmärkte nicht. Wir verstehen, dass ein paar Juden und Russen und Amis und Deutsche und immer mehr Geld haben. Und wir egal sind. Now is that a smile that plays across her lips, or? Damit ist jetzt Schluss. Schluss. Wir wollen wieder friedliche Menschen sein. Wenn man uns in Ruhe lässt, sind wir friedliebende Bürger, die keinem die Vorfahrt nehmen. Or is it the tremor of dread? Is it the sadness of mothers as they watch the fates of their children unfold? Aber lasst uns in Ruhe mit eurem Scheiß. Aber lasst uns in Ruhe. Lasst unsere Bahnhöfe in Ruhe. Scheiß. Unsere Arbeitsplätze, unsere Rente, unser Recht. Unsere Arbeitsplätze, unsere Renten. Auf ein ruhiges Leben. Lasst es in Ruhe. Unser Recht auf ein ruhiges Leben. Haltet endlich alle die Fresse. Lasst es in Ruhe. Und lasst mich in Ruhe. Lasst es in Ruhe. Is this what it's come to? You think? What am I to make of all this? Viel gut essen von Sibylle Berg. Mit einem Text von Kate Tempest. Es spielte Fabian Hinrichs. Dramaturgie Thomas Fritz, Schnitt Christian Grund, Ton Holger König. Regieassistenz Thekla Harre, Hörspieleinrichtung und Regie Stefan Kahnes. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Westdeutschen Rundfunk 2017.